guckst du uns nicht hin? Wir sind unsere Brot. Bist nicht von die Rechte, von dem war kein Bänder. Die in dein Gesicht und Kraft wie Kaiser Sämmer. Wenn man dann allein schon guckst, so was findest du nicht mehr. Die Wasen von heute, die Pferde nicht mehr. Steh den Ring, sonst gehst du nach Schmolz, das macht keinen Sinn. Und das hat er gemacht, was ist aus einem Wurm? Trainer, wir haben gecheckt, ich hab keinen ganz einen Wurm. Aber was glaubst du, so damals war ich geschlagen. Haben sie alle drum gerissen, haben sie den Fernseher übertragen. Stadthalle ausverkauft, keine Chance mit Basel. Jetzt hab ich den Kasten. Und dann wirst du nochmal einen Europatitel boxen. Gegen den Deutschen, wenn er Kassen jetzt falls man nicht. Jerika, wie hat der deutsche Boxer geheißen? Ah, auf jeden Fall hat er mir so einen Europa-Titel boxen. Haben sie aber gesagt, den wirst du auch noch davon. Wir gewohnt, geht der in den Ring und boxt gegen den Henker. Und wie sind wir über 20 damals? Na, ich sag's mir dazu. Steig den Hund zu, lass den keine Ruhe. Gib den deutschen Bauern kalt vor. Steht gut in der Deckung. Ich bin gewesen, aber nicht wegen mir.